Münztelefon, super billig ab 5 Cent telefonieren, Renaustraße 5 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein weiß-schwarzes Kaninchen, das hier vor dem Nebenhaus auf dem Bürgersteig in einem großen Käfig steht und das langsam, aber sicher von Tauben umzingelt wird. Ansonsten hier in der Lenaustraße, außer einer Angel Natural Energy Drink Verpackung und einem alten, abgenutzten Fahrradmantel, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.